Suizid, Selbstmord, nimm die vier Anfangsbuchstaben und du hast mein Lieblingswort. Was? Jetzt wird Zeit für dich zu beten, bevor ich dir Kopf, Arme und Beine absäge. Es ist widerlich, wenn ich anfange zu schreien. Schreie nicht so laut, ich werde dich ausweiden. Halte deine Fresse, ich kann es nicht ertragen. Zerhacke dir den Schädel und benutze dein Kopf zum Blasen. Du bist eine Hure, du bist eine Schlampe. Ich benutze dich nicht zum Ficken, sondern zum Schlachten. In meinem Schlachthaus stehe ich mit Schürze. Du hängst am Haken neben meinen Gewürzen. Den Haken in der Schnauze, wie beim Blasen. Jetzt wird es Zeit für dich abzupacken. Zerfriss mich von innen. Was? Lässt dein Blut sofort gerinnen. Was? Entsteht bei mir aus Wut. Was? Verbrennt uns innerlich heiß wie Glut. Was? Entfesselt die Gewalt. Was? Toter Mensch, dunkle Gestalt. Was? Intensiv und Iron Mender. Das Gefühl von Hass ist besser als sein Ständer. Selbstmord, nimm die vier Anfangsbuchstaben und du hast unser Lieblingswort. Was? Er allein ist es, der uns treibt, hat Fresse und Schweig, hör hin, was wir zu sagen haben. Slim sticht zu sechs tiefen Narben und nur wenn wir leicht vergraben, wird gut gemindert. Die Menschen sind behindert, weswegen wir sie uns einer nach dem anderen holen. Erst Blut verschmiert wie ein frisch geborenes Bullen, dann schwarz wie ein Rabe, wenn wir sie verkohlen. Von unserem einst erbauten Scheiterhaufen verbrennen wir sie zu Tausenden. Doch zuvor sehen wir ihnen Arme und Beine ab, killen sie, bis keiner mehr Lust zu leben hat. Was denn weiter an den körperlich zurückgebliebenen Klumpen, indem wir zum Beispiel die Schwänze der Männer in Säure tunken. Unser Hauptaugenmerk liegt bei den Geschlechtsorganen, so wie bei den Wirbeln, denn hier entsteht ihre Kraft wie bei Organen. Von innen. Was? Lässt dein Blut sofort gerinnen. Was? Entsteht bei mir aus Wut. Was? Verbrennt uns innerlich heiß wie Glut. Was? Entfesselt die Gewalt. Was? Toter Mensch, dunkle Gestalt. Was? Iron Mender und intensiv. Hass erfüllt den Raum, bis Blut in Massen fließt.